Die Australien-TVÖK-Freundschaft und Kulturgesellschaft, die tschechisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft Baekdosan und die Neuseeland-TVÖK-Gesellschaft kritisierten jüngst in ihren Erklärungen die feindseligen Machenschaften der USA gegen die TVÖK.